Halleluja. Preist den Herrn. Das war eine gute Vorlage mit Luther, weil wir machen jetzt in der zweiten Stunde weiter mit dem Thema Leben im Geist. Amen. Leben im Geist. Ich habe ausgerechnet, das ist Leben im Geist, sechster Teil. Also sechs Einheiten haben wir zu diesem Thema schon gemacht. Aber es ist auch ein extrem wichtiges Thema für das Leben in der Herrlichkeit. Weil auf welcher Ebene befindet sich die Herrlichkeit Gottes? Auf der Ebene des Geistes. Amen. Und zwar auf der höchsten Ebene des Geistes. Das ist immer wichtig zu wissen. Es gibt ja unterschiedliche Ebenen auch in der geistlichen Welt. Ich meine, gemeinhin sagt man, es gibt drei Himmel. Den natürlichen Himmel, erster Himmel. Den zweiten Himmel, das ist der geistliche Raum, in dem sich die Dämonen bewegen und unterschiedliche geistliche Kräfte einander widerstreiten. Auch die Engel natürlich manchmal reinhauen dazwischen und so weiter, wo einfach diese ganzen Kämpfe abgehen. Und dann gibt es den dritten Himmel und das ist die Ebene der Herrlichkeit Gottes. Amen. Aber wenn der zweite Himmel bereits Geist ist, dann ist der dritte Himmel natürlich erst recht Geist. Und es ist unmöglich, auf der Ebene der Herrlichkeit Gottes auf die Dauer zu leben, ohne sich diese Dimension des Geistes erschlossen zu haben. Mit anderen Worten, es ist unmöglich, als Christ dauerhaft ein Leben in der Herrlichkeit zu leben, ohne dass dein innerer Mensch, dein geistlicher Mensch, der ja neu geworden ist in dem Moment, wo du Jesus bekommen hast, dass dieser innere Mensch tatsächlich auch die Oberhand gewinnt über deinen äußeren natürlichen Menschen. Amen. Solange dein äußerer, natürlicher Mensch die Oberhand hat, bist du zwar von neuem geboren aus dem Geist, du bist aus Geist geboren, aber das Leben auf der Ebene des Geistes wird immer wieder stark gehindert oder torpediert oder manchmal vielleicht sogar komplett überlagert durch die Seele, durch den Körper, durch die natürlichen Dinge und so weiter. Und das ist nicht unsere Bestimmung. Amen. Weil Paulus sagt in Epheser 2, Vers 6, in Christus sind wir versetzt an himmlische Örter, sprich an Örter im dritten Himmel, davon redet er da. An Örter im dritten Himmel, da wo der Teufel nicht mehr hinkommt. Weißt du, im zweiten Himmel, da hat ja immer noch der Teufel Möglichkeiten. Und Menschen können sich den zweiten Himmel erschließen, auch durch esoterische Praktiken und durch okkulte Manipulationen und was auch immer. Aber sie werden zu einem Spielball der Mächte auf dieser Ebene, weil sie nicht den Herrn der Herren haben. Und sie werden zu einem Spielball der Kräfte, weil sie nicht in dem Raum der Kraft über alle Kräfte stehen. Amen. Und das ist der Raum der Herrlichkeit Gottes. Amen. Sag, ich bin bestimmt für die Herrlichkeit Gottes. Römer 12, Vers 2 heißt es, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Ja? Das heißt, es geht darum, wenn du in Jesus neu geworden bist, im Geist, du bist Geist, aber du hast eine Seele und du wohnst in einem Körper. Somit geht es darum, wenn dein Geist neu geworden ist, geht es darum, dass jetzt dein Geist die Oberhand bekommt über deine Seele und über deinen Körper, sprich, dass dein Denken erneuert wird gemäß den Dingen des Geistes. Man könnte es so sagen, dass du als Geist, Seele und Leibwesen immer mehr in göttliche Harmonie kommst, deine Seele mit deinem Geist, dein Körper, mit deiner Seele und damit, weil dein Geist in Harmonie mit der Herrlichkeit Gottes ist, du als ganzes Wesen in Harmonie mit der Herrlichkeit Gottes. Amen. Darum geht es. Halleluja. Und dieses Hervorbringen des Geistes ist das, was Paulus anspricht, als er sagt in Galater 5,16, ich wiederhole einfach nur aus den letzten Stunden, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Amen. Und Wandel im Geist ist das Gegenteil von Wandel nach dem Gesetz. Das musste Luther schmerzlich erfahren. Wandel nach dem Gesetz ist ein Fass ohne Boden, wo du ewig versuchen kannst, göttlicher zu werden, Gott wohlgefälliger zu werden, frommer zu werden, heiler zu werden, was auch immer, aber nie am Ziel ankommst. Leben im Geist findet statt aus der Position, dass du schon angekommen bist. Du fängst da an, wo du bereits angekommen bist. Amen. Und du lernst nur noch immer stärker in diesem Bewusstsein zu leben. Du lernst dieses geistliche Leben hervorzubringen. Und wir sind gerade dabei, einige Tools uns anzuschauen, die Gott uns gegeben hat, und um unser geistliches Leben hervorzubringen. Ganz am Anfang habe ich eins angesprochen, es war Meditation ist ein Tool. Meditation über dem Wort Gottes, bewusstes Herunterfahren der Seele, zur Ruhe kommen in Gott. Und wirklich über dem Wort Gottes, über den geistlichen Wahrheiten zu meditieren, ist ein wichtiges Tool. Und ein anderes wichtiges Tool, und das passt zur Zeit, in der wir jetzt gerade stehen, auch als Glory Life, ein anderes wichtiges Tool ist Fasten. Amen. Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn, Fasten. Halleluja. Fasten ist eine Hilfe, als Sohn Gottes deinen geistlichen Menschen hervorzubringen und zu lernen, kontinuierlich in der Herrlichkeit Gottes zu leben. Ist eine Hilfe. Was ist Fasten nicht? Da können wir jetzt wieder uns gut bei Luther auch bedienen. Fasten ist nicht eine religiöse Übung, um Gott dazu zu bringen, den Himmel aufzumachen. Amen, weil der Himmel ist schon offen. Fasten ist auch nicht eine religiöse Übung, um Gott zu gefallen, weil du hast ihm schon gefallen. Du musst ja nicht irgendwas tun für etwas, was schon passiert ist. Amen. Fasten ist auch die oder führt auch nicht dazu, dass du einen höheren Platz in der Herrlichkeit Gottes bekommst, weil du hast schon den höchsten bekommen. Amen. Das hatte Luther vor seiner Bekehrung noch nicht erkannt, deswegen hat er so ein Problem gehabt. Amen. Er hat ja auch gefastet ohne Ende, ne, fast sich zu Tode gefastet und trotzdem keinen Frieden gefunden, weil Fasten öffnet den Himmel kein bisschen mehr, als er schon offen ist. Jesus hat ihn schon aufgeschlossen durch sein Blut. Ja, also du kannst ihn nicht durch Fasten mehr öffnen, du kannst durch Fasten dir keinen besseren Platz verdienen, du kannst durch Fasten auch nicht Gott dazu bewegen oder zwingen, dass er etwas tut. Amen. Du kannst durch Fasten Gott nicht den Arm umdrehen. Fasten ist keine Methode, um Gott zu überzeugen, zu deinen Gunsten zu handeln. Was ist denn Fasten überhaupt noch? Fragst du jetzt. Ja, warum faste ich denn eigentlich noch? Also wo sind denn die Vorteile vom Fasten? Ne? Sagst du jetzt, ja, ich kann Gott nicht dazu zwingen, irgendwas zu tun für mich. Ich kann abnehmen. Ja, okay. Aber das ist letztendlich auch wieder nur für den natürlichen Menschen. Aber wenn Fasten Gott nicht verändert, wenn Fasten Gott zu nichts zwingt, wenn Fasten nicht den Himmel öffnet, wenn Fasten dich nicht wohlgefälliger macht bei Gott, was bewirkt dann Fasten letztendlich? Aha, gut, Fred, super. Halleluja, genau. Eins, Halleluja. Amen. Ja, was bewirkt Fasten? Tatsächlich, das ist der Kern eigentlich von Fasten, was Fasten tatsächlich bewirkt. Fasten verändert nicht Gott, aber Fasten verändert dich. Warum verändert Fasten dich? Es verändert zunächst mal deinen Körper. Amen. Es verändert deinen Körper dahingehend, dass dein Körper etwas weniger Arbeit hat. Dein Körper wird automatisch ruhiger, weil er nicht so viel damit zu tun hat, zu verdauen. Ja? Er wird leichter. Er wird ruhiger. Ja? Das heißt, er fährt sich runter. Und indem dein Körper runtergefahren wird, wird es auch für deine Seele naturgemäß leichter, von ihrer Betriebsamkeit runterzukommen. Amen. Weil Seele und Körper hängen auch miteinander zusammen. Ja, du kannst es nicht voneinander trennen. Der Geist kann sich völlig unabhängig machen von Seele und Körper, aber die Seele kann sich nicht völlig, solange sie auf der Erde ist, nicht völlig unabhängig machen vom Körper. Sie lebt im Körper. Ja, wir sind Geist, wir haben eine Seele und wir wohnen in einem Körper. Das heißt, du kannst diesen Zusammenhang zwischen Seele und Körper nicht völlig auflösen. Das heißt, die Seele wird immer auch vom Körper mitbestimmt. Das heißt, wenn dein Körper leichter wird, wenn dein Körper runtergefahrener wird, dann wird auch deine Seele runtergefahrener. Ja? Bei deinem Körper ist zum Beispiel so, vielleicht fallen auch manche Götzen, die er noch hatte, ja? Essen zum Beispiel. Ja? Sagen wir mal, insgesamt wird einfach sein Drang, bestimmten Begierden zu folgen, einfach geschwächt. So kann man sagen. Ja? Der Drang, einfach bestimmte Begierden auszuleben, wird geschwächt durch Fasten. Und das ist eine gute Sache zunächst mal. Amen. Ist eine gute Sache. In einer Stelle heißt es in Philipper 3,18, da spricht Paulus über die Feinde des Kreuzes. Und da sagt er, eine der Eigenschaften der Feinde des Kreuzes ist, ihr Gott ist der Bauch. Ja. Also mit anderen Worten, wenn der Bauch dein Gott ist, dann ist es schwierig, tatsächlich Jesus nachzufolgen. Spätestens wenn du fastest, wird dieser Götze, wenn er da war vorher, das heißt nicht, dass jetzt bei jedem der da ist, aber wenn er da war vorher, dann wird er spätestens dann, wenn du fastest, massiv angegriffen. Und dann schreit er manchmal auch. Manchmal schreit auch dein Fleisch einfach, ne? Nicht unbedingt immer der Götze, aber einfach dein Fleisch. Ja? Aber das ist eine gute Sache. Warum? Weil Paulus sagt ja, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und da spricht er vom Geist. Ich bin mit Christus gekreuzigt, nun lebe nicht mehr ich. Christus lebt in mir. Wenn sich diese Realität, dass du gestorben bist, auch auf deine Seele und dein Körper ein Stück weit überträgt, indem du einfach die lebensnotwendigen Dinge etwas entziehst durch Fasten, ja, dann wird es leichter, mit dieser geistlichen Realität dich zu identifizieren. Das heißt, es wird leichter, dem Geist die Oberhand zu geben. Das möchte ich dir damit sagen. Fasten ist eine Hilfe, um deinem Geist die Oberhand zu geben. Ja? Ich spreche heute Abend zu euch, was es heißt, wirklich als Herrlichkeitssohn zu fasten. Ja? Amen. Jenseits von allen religiösen Vorstellungen oder Dingen. Ja? Das ist tatsächlich das, was Fasten bringt. Und deswegen hat Luther auch nach seiner Bekehrung immer noch gefastet. Nur sicherlich nicht mehr so extrem wie vorher und auch vor allen Dingen nicht so selbstzerstörerisch wie vorher, sondern mit einem positiven Blickwinkel. Er wusste nämlich dann, was tut es mir Gutes? Amen. Was sind die positiven Ergebnisse von Fasten? Ein positiver, das wesentliche positive Ergebnis von Fasten ist, dass es deinem Geist leichter wird, die Oberhand zu gewinnen. Und das wiederum hat Auswirkungen auf alle Bereiche. Das hat Auswirkungen darauf, auf die Früchte des Geistes. Es kann sein, wenn du beginnst zu fasten, kann es sein, dass du erstmal ein bisschen reizbarer bist als vorher. Das gibt's manchmal, ja, weil deine Seele, dein Körper irgendwie gewisse Entzugserscheinungen hat, ja. Also es ist so wie ein Alkoholiker oder ein Nikotinabhängiger, der Entzug hat, dann ist er ein bisschen nervöser vielleicht am Anfang. Je nachdem, wie stark, sagen wir mal, Essen generell, welche Rolle Essen in deinem Leben sonst spielt. Ja, also wenn es Richtung Götze geht, dann kann das durchaus der Fall sein. Ja? Oder auch wenn Süchte sind, dann sowieso. Dann führt es zu Entzugserscheinungen. Das heißt, es kann sein, dass du erstmal reizbar bist. Aber wenn du diesen Punkt überwunden hast, dann wird es dazu führen, dass die Früchte des Geistes, wie zum Beispiel Geduld oder Frieden, leichter hervorkommen. Vorausgesetzt ist immer, dass wenn du aus der Herrlichkeit fastest, und das sollte sowieso immer so sein, dass du diese Zeit des Fastens immer damit verbindest, dass du selber auch intensiver oder mehr Zeit auch mit Gott verbringst. Ja? Das sollte immer zusammengehören. In der Bibel steht immer Gebet und Fasten. Fasten ist nie was Losgelöstes von deiner Beziehung zu Gott. Dein Fasten als Sohn des neuen Bundes ist ein Fasten aus der Beziehung zu Gott, nicht um der Beziehung willen. Wie ich gesagt habe, du fastest ja nicht, um eine bessere Beziehung zu Gott zu bekommen, sondern du fastest, weil du die beste Beziehung zu Gott hast, weil du ein geliebter Sohn bist. Und aus dieser Sohnschaft heraus fastest du und somit wird während diesem Fasten einfach auch die Beziehung zu Gott für dich wichtiger, noch wichtiger. Also sie ist ja immer extrem wichtig, das ist das Wichtigste, was wir haben. Aber in dieser Zeit natürlich in besonderer Weise ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir tatsächlich auch Zeit mit Gott verbringen. Ja? Also ich würde zum Beispiel nicht empfehlen, ich spreche jetzt nicht von Daniel Fasten, das kann man, weil das nicht so ein hohes Level an Fasten ist, das kannst du auch machen, auch während du völlig normal arbeitest und alle anderen Sachen tust, ne? Aber wenn du jetzt zum Beispiel wirklich voll fastest, dann empfehle ich nicht ausgerechnet jetzt voll zu fasten, während du sowieso die ganze Woche keine Zeit hast mit Gott, den ganzen Tag auf dem Bau arbeitest, was weiß ich, als Zimmermann oder sonst irgendwas. Und also da musst du schon sehr vom Heiligen Geist geleitet sein, damit das Sinn macht. Ja? Es gibt ja immer die Möglichkeit, Gott kann zu dir persönlich wirklich direkt sprechen und sagen, faste, ja? Einfach durch sein Reden. Oder aber Gott, so wie jetzt zum Beispiel unser Daniel-Fasten bei Glory Life, Gott initiiert einfach dieses Daniel-Fasten durch Glauben. Ja? Dass wir einfach säen, gemeinsam säen, im Glauben säen. Ja, wenn wir jetzt uns gemeinsam zusammentun und einfach uns diese Zeit nehmen, dann glauben wir einfach, dass sich Dinge im Geist bewegen. Ja? Bei uns persönlich, dass wir verändert werden, dass wir gemeinsam verändert werden und dass Bahn gemacht wird für das, was Gott vorhat. Ja? Immer muss es durch Glauben initiiert sein. Niemals, weil es ist der Unterschied zwischen religiösem Fasten und Herrlichkeitsfasten ist. Religiöses Fasten ist durch Gesetz initiiert, Herrlichkeitsfasten ist durch Glauben initiiert. Amen. Du tust es aus Glauben. Du tust es nicht du tust es auch nicht aus Verzweiflung, verstehst du? So nach dem Motto, okay, jetzt hilft nur noch Fasten oder so irgendwas. Ja? Jetzt kastei ich mich halt auch noch. Ja? Das ist ein religiöser Geist im Endeffekt. Sondern wenn du es initiierst, es kann schon sein, dass Gott ein Fasten initiiert in deinem Leben aufgrund einer bestimmten Situation oder Sache, wo du sagst, dafür faste ich jetzt. Aber wenn du fastest, dann faste aus Glauben. Dann sag, okay, ich glaube jetzt, dass durch dieses Fasten tatsächlich ich zubereitet werde, um in dieser Situation einen Durchbruch zu haben. Ja? Aber fasse nicht aus dem Gesetz heraus, okay, wenn alles andere nichts geholfen hat, dann tue ich halt dann nochmal eine Schippe von meiner Hingabe drauflegen und zeige Gott nochmal ein bisschen mehr, wie entschieden ich bin und wie hingegeben ich bin. Und wenn er dann am Ende aber nicht kein Einsehen hat, na, dann bin ich aber sauer. Oder so wie Luther, dann werde ich halt immer noch depressiver. Ja, weil ich immer noch verzweifelter werde, dass Gott nicht handelt, obwohl ich doch so gut bin und obwohl ich doch alles versuche und alles tue, damit er ein Einsehen hat. Halleluja. Also, was passiert insgesamt als Folge von Fasten? Ich habe schon gesagt, deine Seele wie auch dein Körper kommt leichter in Unterordnung unter den Geist und damit in Harmonie mit der Herrlichkeit Gottes. Fasten macht zum Beispiel deine Wahrnehmung für die Geist oder erhöht deine Wahrnehmung für die geistlichen Dinge generell. Ich weiß nicht, wie viele von euch haben das festgestellt, jetzt schon während der Daniel-Fastenzeit? Ja, siehst du. Fasten erhöht die geistliche Wahrnehmungsfähigkeit für Dinge des Geistes. Ja? Das heißt, du wirst sensibler für die unsichtbare Welt. Du wirst sensibler für die Führung des Geistes. Es wird leichter, einfach auf den übernatürlichen Fluss des Geistes zuzugreifen, als es vielleicht ohne Fasten zunächst mal ist. Und dann wiederum ist der Effekt von Fasten, dass wenn du aufhörst mit Fasten, dass dein Geist wieder etwas gelernt hat, sprich er hat stärkeren Glauben, wirklich weiter auf diesen Ort zuzugreifen. Das heißt, der Effekt von Fasten durch Glauben wird nicht der sein, dass, okay, solange ich faste, bin ich sensibler für die unsichtbare Welt und habe leichteren Zugang und so weiter und kaum habe ich aufgehört mit Fasten, ist schon wieder vorbei, weil dann würden wir alle sagen, ja gut, dann fasten wir am besten das ganze Jahr durch, weil das wollen wir ja immer. Aber der Punkt ist der, Fasten initiiert Begegnungen in der unsichtbaren Welt mit Gott, die anhalten und die dich weiter begleiten und wo du weiter auch drauf zurückgreifen kannst, auch wenn die Zeit des Fastens wieder vorbei ist. Halleluja, wie von euch freuen sich, preist den Herrn. Das heißt, Fasten hat nicht nur verändernde Auswirkungen auf dein geistliches Leben, während du fastest, sondern auch darüber hinaus. Deswegen ist es zum Beispiel eine super Sache, zu Beginn des Jahres so etwas zu machen, in dem Hinblick, dass man sagt, ja, und wir glauben, dass durch diese Zeit des Fastens einfach auf das ganze Jahr hin das ausstrahlt. Ja? Wirklich geistliches Leben, unser persönliches geistliches Leben, wird das ganze Jahr dadurch einfach mehr hervorgebracht wird, erleichtert wird, in die entsprechenden Bahnen gelenkt wird. Amen. Also Fasten verstärkt deine geistliche Wahrnehmungsfähigkeit. Fasten bewirkt auch, dass du insgesamt wacher wirst für die Dinge Gottes, dass deine Unterscheidung zunimmt. Und damit, indem deine Unterscheidung zunimmt, wirst du auch wiederum effektiver im zweiten Himmel, wenn du da gebraucht wirst. Amen. Also der Ort, wo es um Dämonen geht und so weiter. Das ist der Grund, warum Jesus gesagt hat in Markus 9, 29, als es um diese Befreiung des epileptischen Knaben ging und sie ihn hinterher gefragt haben, warum sie ihn nicht austreiben konnten. Und er dann gesagt hat, diese Art von Dämon fährt nur aus durch Gebet und Fasten. Der Grund war nicht der, dass er gesagt hat, also für solche dicken Dämonen, da musst du schon noch ein bisschen eine Schippe drauflegen, um dir da wirklich Autorität zu verschaffen. Das war nicht der Punkt, sondern der Punkt ist einfach der, indem du betest und fastest, es durch Fasten verstärkst, wird deine geistliche Wahrnehmungsfähigkeit erhöht, damit deine Unterscheidung, deine Klarheit erhöht. Und wie viele von euch wissen, wenn du größere Klarheit hast und in die unsichtbare Welt hineingehst, dann hast du auch größeren Durchschlag. Wenn du mehr Durchblick hast, hast du auch mehr Durchschlag. Amen. Du bekommst durch Fasten nicht mehr Autorität, das muss man auch mal sagen. Du bekommst durch Fasten nicht mehr Autorität, weil du hast durch Jesus bereits alle Autorität bekommen. Jesus hat gesagt in Lukas 10, 19, siehe, ich habe euch Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und auf alle Kraft des Feindes und nichts wird euch schaden. Du kannst dir diese Autorität nicht durch Fasten verdienen und du kannst sie auch durch Fasten nicht erhöhen. Aber du kannst sie effektiver einsetzen, wenn deine geistlichen Sinne geschärft sind. Du kannst sie effektiver einsetzen, wenn du größere Klarheit hast. Du kannst sie effektiver einsetzen, auch wenn du stärkere prophetische Inputs hast, mehr Impulse vom Geist wahrnehmen kannst. Du kriegst einfach mehr Durchschlag in der unsichtbaren Welt und deswegen kannst du es einfach viel schneller aufräumen. Amen. Und wenn du so mit so einem epileptischen Dämon zu tun hast, dann kannst du den halt schneller erledigen und klarer sehen und dann bum, bum, bum, zack, ist er weg. Der Dämon flieht nicht, weil er gesehen hat, dass du gefastet hast. Der hat nicht Angst vor deinem Fasten, aber der hat Angst vor der Klarheit des Geistes, gepaart mit deinem Bewusstsein, wer du bist in Christus, mit dem Geist Gottes in dir, mit Jesus auf deinen Lippen, das zusammen, das entzieht ihm jegliche Grundlage. Amen. Amen. Halleluja. Also sag mal, mein geistlicher Durchschlag nimmt zu. Und weißt du, auch über die Zeit des Fastens wieder hinaus, alles, was ich dir jetzt sage, was Fasten bewirkt, sie ist immer so, das bewirkt es nicht nur während der zum Beispiel jetzt 3 Wochen Daniel fasten, sondern immer darüber hinaus. Ja? Gott möchte uns als Söhnen der Herrlichkeit den maximalen Durchschlag geben, wo immer wir hinkommen. Und deswegen sind von Gott geführte, aus dem Geist Gottes geborene, durch Glauben initiierte Zeiten des Fastens ein wichtiges Tool. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Seid ihr begeistert eigentlich? Halleluja. Preist den Herrn. Was bewirkt Fasten auch? Fasten bewirkt, oder das, wir können gerade da weitermachen, Fasten bewirkt zum Beispiel auch, dass du visionär aktiver werden kannst. Das heißt, du siehst Dinge klarer, auch Gott gibt dir Ideen für deine Zukunft, für deinen Dienst, Gott gibt dir Impulse. Ich glaube, dass zum Beispiel Gott ganz neue Erfindungen und Geschäftsideen initiieren kann in Zeiten des Fastens. Erwartet es, weißt du? Erwartet, dass Gott zu dir spricht. Und deswegen nutz auch die Zeiten, die du hast, nutz sie wirklich für Zeit mit Gott in dieser Zeit. Such ihn, weißt du, wenn du irgendwo was wissen möchtest für dieses neue Jahr oder du irgendwo einen neuen Impuls brauchst oder irgendwo neue Klarheit brauchst, jetzt ist eine super Zeit, gerade während dieser Fastenzeit ist eine super Zeit, oder wenn du jetzt als Schüler, wenn du irgendwo bist und du fastest momentan nicht und du fastest irgendwann anders, dann ist das eine super Zeit, um wirklich Gott zu suchen, nicht im Sinne von, dass du ihn nicht schon gefunden hättest, aber einfach Zeit mit ihm zu verbringen, verstehst du, um einfach frische Impulse zu bekommen. Amen. Fasten macht es leichter, ich sag mal so, Fasten macht es generell leichter, die Segnungen Gottes zu empfangen. Einfach weil deine Seele wird durchlässiger, sage ich mal. Der Widerstand deiner Seele, weißt du, Epheser 1, Vers 3 heißt es ja, in Christus sind wir gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Halleluja. Die Sache ist nur die, so oft können wir es nicht abrufen. So oft wir sagen, wow, in Christus bin ich gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt, aber was ist damit? Was ist damit? Gesundheit, finanzieller Durchbruch, was auch immer. Irgendwie, ich krieg's nicht gegriffen. Amen. Fasten erleichtert es deinem Geist zuzugreifen, weil dein Verstand runtergefahren wird und somit weniger im Weg ist. Fasten bewirkt, dass all das, was dich normalerweise vielleicht leichter daran hindern könnte, im Geist aktiv zu sein und im Geist auf die höchste Ebene Gottes zuzugreifen, alles, was dich daran hindern könnte, das alles runterzufahren und runterzuwerfen, können wir sagen, nach hinten zu tun. Das bewirkt Fasten eigentlich. Halleluja. Und somit kann dein eigentliches Sein in Christus noch dominanter hervorkommen. Die Früchte des Geistes können sich besser entwickeln, die prophetischen Impulse können besser empfangen werden, größere geistliche Klarheit, Durchschlag im Gebet und so weiter passieren. Und auch Fließen in geistlichen Gaben wird leichter. Ja, weil das sind auch Geschenke Gottes. Die Gaben Gottes, die Charismen sind ja Geschenke Gottes. Es wird viel leichter, auf diese Geschenke zuzugreifen, weil sie werden ja im Geist empfangen. Das heißt, dein Verstand versucht sie immer in Frage zu stellen. Wie von euch hatten schon mal ein Wort der Erkenntnis und dann kam der Verstand und hat gesagt, ach, das kann überhaupt nicht sein. Und dann hast du es dir wieder ausgeredet und hinterher hast du gedacht, ach, hätte ich es nur gesagt. Ja. Wie von euch ist es schon mal so gegangen? Ja. Schau, Fasten bewirkt, dass dieser Impuls deiner Seele dagegen zu reden einfach schwächer wird tendenziell. Das heißt, es ist für dich leichter, es zu unterscheiden. Ich sage nicht, dass er gar nicht mehr da ist, aber er wird zumindest geschwächt und somit wird es für dich leichter, diesen Impuls zu ignorieren. Und somit lernst du in Fastenzeiten auch etwas für die Zeit danach. Weil wenn du in der Fastenzeit gelernt hast, okay, gut, also diesen Impuls, da bin ich nicht drauf gegangen, diesen Störimpuls, und damit habe ich den Durchschlag erlebt, dann wirst du auch danach, wenn du nicht mehr fastest, wenn vielleicht dieser Impuls wieder ein bisschen lauter ist, wirst du trotzdem sagen, nee, auf dich gehe ich nicht. Verstehst du? Das heißt, in deinem Training als Sohn der Herrlichkeit, als geistlicher Sohn, in dem du hervorgebracht wirst, ist einfach fast eine gute Hilfe. Weil nirgends, an keinem Punkt kannst du Söhne besser geistlich trainieren, als dann, wenn sie im Fasten sind, weil es ja viel leichter ist, die geistlichen Impulse über die seelischen Impulse zu stellen. Kannst du es sehen? Halleluja. Amen. Sag mal, danke, Vater, für göttliches Fasten. Halleluja. Die Limits deines Verstandes werden gebrochen. Ja, weil, ich meine, natürlich, das ist ja einfach schon vom Natürlichen. Weißt du, dein natürlicher Verstand sagt dir, dass du essen musst. Richtig? Dein natürlicher Verstand kommt mindestens dreimal am Tag und sagt, ich brauche etwas zu essen oder du brauchst etwas zu essen. Bei dir nur zweimal. Okay, dann ist es schon ganz gut trainiert. Halleluja, jetzt ziehen wir uns. Aber normalerweise ist dein Verstand so trainiert, dass er darauf achtet, dass du genug zu essen kriegst. Dein Verstand sagt ja auch, jetzt solltest du wieder einkaufen gehen, weil sonst hast du am Wochenende nichts mehr und so weiter. Ja? Und jetzt plötzlich zwingst du deinen Verstand entgegen dem, was er gelernt hat und entgegen dem, was ihm sinnvoll erscheint, zu agieren. Und du sagst jetzt plötzlich zu deinem Verstand, ja, jetzt anstatt hier dir ein paar Kalorien reinzuhauen, gibst du jetzt da den Veggie-Burger oder also jetzt beim Daniel-Fasten zum Beispiel, oder das Obst oder was auch immer, anstatt der Schokolade und so. Und dein Verstand tilt erstmal, weil er anders trainiert ist. Aber was es bewirkt, geht weit über das Essen hinaus. Es bewirkt einfach, dass du deinem Verstand signalisierst, hey Verstand, du dominierst mich nicht. Sondern ich dominiere über meinen Verstand. Ich dominiere über mein Gefühl. Ich dominiere über meinen Körper. Ich dominiere über die Begierden und Gelüste meines Körpers, weil ich ihnen sage, okay, ja, du hast vielleicht jetzt Lust auf Schokolade, Körper, aber ich bin immer noch der Chef. Und deswegen sage ich jetzt halt mal nicht. Jetzt gibt's halt dann stattdessen ein Kiwi. Schmeckt ja ganz ähnlich. Ist alles eine Sache des Glaubens. Also, zusammengefasst kann man sagen, richtig verstandenes Fasten unterstützt das Hervorkommen deiner geistlichen Persönlichkeit und damit dein Leben in der Herrlichkeit Gottes als göttlicher Sohn. Amen. Und somit ist es ein wichtiges Tool für ein dauerhaftes Leben in der Herrlichkeit Gottes. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, dann stellen wir fest, dass gerade aus diesem Grund und nur aus diesem Grund, ich möchte es nochmal betonen, weil wie gesagt, wir hatten Luther und preise den Herrn für Luther, Halleluja, dass wir das Evangelium verstanden haben. Aber aus diesem Grund ist es kein Zufall, dass du zum Beispiel in der Bibel immer wieder findest, vor großen geistlichen Durchbrüchen oder geistlichen Neusetzungen gab es Zeiten, wo die Beteiligten entsprechend intensiv gefastet haben. Angefangen bei Jesus. Nimm Jesus, ja, bevor er überhaupt seinen Dienst begonnen hat. Ich meine, die Salbung kam auf ihn am Jordan und das Erste, was er gemacht hat, er ist nicht nach Nazareth gerannt und hat den ersten Kranken geheilt, sondern das Erste, was er gemacht hat, ist in die Wüste gerannt und hat 40 Tage gefastet. Das ist interessant. Offensichtlich hat sein natürlicher Mensch das gebraucht, sich dieser neuen Herrlichkeit, dieser Salbung, die auf seinem Leben war, anzupassen, um damit umzugehen. Das glaube ich. Ja? Selbst Jesus hat es gebraucht, weil auch Jesus war ein Wesen aus Geist, Seele und Körper. Und die Herrlichkeit, die auf ihn kam, die Salbung auf ihn kam, war ja gewaltig am Jordan. Ist übrigens die gleiche Salbung und die gleiche Herrlichkeit, die auch auf dir ist, nur nebenbei bemerkt. Amen. Aber um mit dieser Herrlichkeit und Salbung umzugehen, musste auch sein Körper und seine Seele, genauso wie dein Körper und deine Seele, sich darauf einstellen, sich einjustieren, musste entsprechend erneuert werden. Und dazu hat ihm offensichtlich diese 40-tägige Zeit des Fastens geholfen. Und du siehst es ja dann auch am Ende, als er dann nach den 40 Tagen mit dem Teufel dieses kleine Gefecht da hat, ja, wo es eben ja dann tatsächlich um die entscheidenden Fragen ging, letztendlich, die geistlich geklärt werden mussten, bevor er in den Dienst ging, damit er nicht angreifbar ist. Ja? Weil der Teufel hätte ihn ja auch während seines Dienstes noch versuchen können. Wäre irgendein Pharisäer gekommen und gesagt, hey Jesus, du kannst viel Macht haben hier in Israel, wir hätten eine super Position für dich, die vom hohen Priester wird nächstes Jahr frei. Wie wär's denn? Du musst nur hier ein bisschen deine Lehre ein bisschen anpassen und da ein bisschen und das darfst du natürlich auch nicht mehr sagen, aber dann passt doch und dann kannst du ein wohl angesehener Rabbi werden und wir erlassen dir das Studium, das musst du gar nicht haben und du musst ja nicht irgendwie beim Oberrabbiner, was weiß ich, vorher angemeldet sein, sondern wir geben dir das alles so, nur als Beispiel, verstehst du? Aber Jesus war vorbereitet auf alle diese Arten von Versuchungen durch diese Zeit des Fastens, wo er auch in dieser Zeit hoher geistlicher Sensibilität ja dem Teufel persönlich begegnet ist und einfach mit diesen Punkten, die sein Leben betrafen, konfrontiert war. Also in Zeiten des Fastens ist es praktisch auch wie ein prophetisches Konfrontieren von Mächten der Finsternis, die dir vielleicht in Zukunft begegnen. Was du in Zeiten des Fastens bereits konfrontiert hast, musst du hinterher nicht mehr konfrontieren. Und wenn es dann kommt oder wenn es gegen dich kommt, dann erkennst du es schon von weitem und du weißt, okay, ist schon erledigt. Kommt zu spät. Amen. Also, so sehen wir, bei Jesus ging seinem Dienst diese Zeit des Fastens voran. Paulus, ganz ähnlich, bevor Paulus und Barnabas, die beiden Apostel, ausgesandt wurden zum Dienst der Apostel in der Urgemeinde, Apostelgeschichte 13, wurden sie ausgesandt. Bevor sie ausgesandt wurden, hat die ganze Gemeinde gebetet und gefastet und den Heiligen Geist gefragt. Sie haben irgendwie gespürt, da ist etwas Neues im Raum, da ist irgendwas will Gott hervorbringen. Sie wussten aber nicht genau was. Und sie wussten nur, okay, durch Glauben haben sie dieses Fasten initiiert. Und sie wussten, ja, wenn wir jetzt fasten, dann wird sich dieses Neue konkretisieren, das Gott tun will. Ich erzähle es jetzt einfach so, wie ich mir das vorstelle. Das steht jetzt so wörtlich nicht in der Bibel. Aber das glaube ich, dass das der Impuls war. Ja? Sie haben gespürt, irgendwie aus der Beziehung zu Gott heraus haben sie gespürt, es ist dran, dass wir beten und fasten, eine Zeit haben, wo wir uns Gott besonders dafür weihen und widmen. Und dann haben sie das gemacht. Und während sie es getan haben, heißt es dann, sprach der Heilige Geist zu ihnen und sagte, sondert mir nun aus, Paulus und Barnabas, zu dem Dienst, zu dem ich sie berufen habe. Und wenn sie das nicht gemacht hätten, dann hätte Europa vielleicht bis heute nicht das Evangelium gehört. Amen. Das war eine ganz, ganz entscheidende Weichenstellung für die ganze Kirchengeschichte, dass Paulus und Barnabas ausgesandt wurden. Weil bis zu dem Zeitpunkt war das Evangelium nicht über Kleinasien hinausgekommen. Ja, also Griechenland und all die anderen Länder waren damals noch vollkommen unberührt vom Evangelium. Bis zu dem Zeitpunkt, wo Gott zu dieser Gemeinde in Antiochia, was ja an der Grenze zwischen Kleinasien und Syrien, Libanon, also dieses ganze Gebiet da liegt, ja, von dort ausgesandt wurden dann zu diesem apostolischen Dienst. Aber auch da war es so, es ging eine Zeit des Fastens und Gebets ging dem Ganzen voraus. So glaube ich auch, dass jetzt, wo wir bei Glory Life momentan fasten, ich glaube, dass es ein strategischer Zeitpunkt ist. Ich glaube, dass wir nicht so umsonst jetzt fasten, sondern ich glaube tatsächlich, und sonst hätte ich es gar nicht initiiert, ich glaube tatsächlich, dass etwas in der Luft liegt, was Gott durchbrechen möchte, auch für unser ganzes Land im Geistlichen. Schau, wie von euch haben sich mal Gedanken gemacht, warum es dieses Mal so lange dauert, bis es in Deutschland eine neue Regierung gibt? Ne? Warum? Ich glaube ganz einfach deswegen, oder sagen wir so, warum du ja praktisch wie den Eindruck hast, sie wissen eigentlich gar nicht, wo sie lang wollen. Ja, verstehst du? Einmal machen sie das, sagen sie, juhu, jetzt reisen wir alle nach Jamaika und dann sagen sie plötzlich wieder Jamaika Bay und so. Gerade, ich hatte gehört, vor ein paar Monaten hat ja Jamaika, ich meine, die Insel Jamaika haben sich ja riesig gefreut, die Buchungen für nächstes Jahr nach Jamaika sind ja extrem gestiegen aus Deutschland in der Zeit. Ja, wirklich, es war wirklich so. Ja, ja, weil die Leute haben alle Jamaika, Jamaika die ganze Zeit gehört, Jamaika, Jamaika, Jamaika. Oh, Schatz, nächstes Jahr können wir mal wieder nach Jamaika fliegen. Und plötzlich sind die Buchungen für Jamaika in die Höhe gegangen. Die müssen jetzt alle wieder storniert werden. Aber du hast das Gefühl, sie wissen nicht, wo es lang geht. Und ich glaube, das ist nicht zu viel gesagt. Sie wissen nicht, wo es lang geht. Warum wissen sie nicht, wo es lang geht? Weil Gott eigentlich eine Kursänderung hat für dieses Land. Und das haben sie noch nicht richtig erkannt. Und für diese Kursänderung ist im Geist noch nicht alles wirklich durchgebrochen, was durchgebrochen gehört. Ich glaube aber, dass, ich will jetzt nicht sagen, dass wir als Glory Life die Einzigen sind, die das bewirken werden, aber ich glaube, dass wenn sich Söhne und Töchter aus der Herrlichkeit initiiert göttlichem Gebet und Fasten widmen, dass Durchbrüche im Geist geschehen, sodass mehr Klarheit kommt und die Richtung für eine ganze Nation sich ändern kann. Amen, das glaube ich. Also ich habe schon hohe Erwartungen, das merkst du daran. Ja? Amen, weißt du? Weil ich bin ganz einfach, ich sage einfach so, also Herr, wenn ich schon so einen Verzicht übe, ja, dann muss schon noch was bei rauskommen. Ja? Das muss sich schon lohnen. Ja? Ja, aber ich glaube, weißt du, wir unterschätzen permanent die Power, die ein Sohn der Herrlichkeit, dessen Geist die Oberhand hat, welche Power er hat. Valerie hat es vorher gesagt, was ein Mann bewirken kann. Ja? Und heute haben wir ja nicht mehr nur einen Mann. Es geht nicht mehr um eine Ein-Mann-Show, sondern wir haben, preis den Herrn, Luther hat das Priestertum aller Gläubigen erkannt. Und deswegen haben wir nicht mehr nur eine Mann-Show, sondern wir haben Söhne und Töchter, auf die die ganze Schöpfung nur wartet, dass sie offenbar werden. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Und Fasten bewirkt, dass sie offenbar werden. Ich glaube, dieses Land darauf wartet, dass wir im Geist endlich die Weichen ein für alle Mal so stellen, dass sie wieder wissen, wo es lang geht. Weil ich glaube, also jetzt wird es erst richtig deutlich, aber eigentlich wissen sie seit Jahren schon nicht mehr, wo es lang geht. Und deswegen unterm Strich, was immer wieder bei rauskommt, ist, okay, dann schauen wir halt, dass wir irgendwie so weitermachen wie bisher. Aber das ist nicht der Plan Gottes. Amen. Der Plan Gottes ist nicht weiter so wie bisher, sondern Gott hat etwas Neues. Amen. Und wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, hat auch mal ein Bekannter, nicht mein Gottes, aber man gesagt. Ja. Und das Volk Gottes ist der entscheidende Faktor, das darüber bestimmt, ob ein Land die Zeichen der Zeit erkennt oder nicht. Amen. Und deswegen glaube ich, wenn wir uns Gebet und Fasten widmen, dass Gott uns innerlich Klarheit gibt, uns zu positionieren, um tatsächlich in dem zweiten Himmel das freizuräumen, was selbst Politiker bis in die höchste Ebene daran hindert, zu erkennen, was wirklich die Wolken- und Feuersäule für unser Land eigentlich anzeigt. Amen. Halleluja. Seid ihr da dabei? Amen. Deswegen, wir haben ja diese Liste auch mit Gebetsanliegen hinten und da steht natürlich etwas allgemein drauf, dass wir beten in dieser Fastenzeit für eine geistliche Wende in Bezug auf göttliche Werte, Wertvorstellungen und so weiter, das Wort Gottes in den Medien, in den Schulen, Parlamenten, in den Betrieben und so weiter und so fort. Aber genau darum geht's. Amen. Und unterschätze nie die Power, die du hast. Und wenn du, weißt du, die Power, die hast du auch ohne Fasten. Nur wenn du dieses Tool des Fastens auch noch dazu nimmst, auch noch anwendest, ja, dann gibt's nichts mehr, was diese Power hindert, daran hervorzukommen. Und zu explodieren. Wenn's vorher noch was gab, wenn's vorher noch eine Überlagerung der Seele oder des Körpers gab. Oft merkt man das ja gar nicht so genau. Manchmal merkst du es dann erst, wenn du dann ins Fasten gehst, merkst du, oh ja, jetzt wird es ja wirklich wieder total viel klarer. Und vorher dachtest du, ich bin ja auch schon ganz gut unterwegs, ist doch alles schon ganz klar. Aber plötzlich wird es noch viel klarer. Halleluja. Amen. Preis den Herrn. Weißt du, Fasten ist ja eigentlich nicht eine Sache, um aus einem Jammertal ein bisschen Freude zu machen, sondern Fasten ist ja eigentlich eine extrem gute Situation, in der du bereits bist durch Christus, noch besser zu machen. Halleluja. Preis den Herrn, wenn sie dich aus irgendeinem Jammertal rausholt, ist auch natürlich gut. Amen, das ist auch super. Aber ich will damit nur sagen, verstehst du, weil manche haben auch diese Vorstellung, ja, Fasten, das wendet man dann an, wenn man ganz tief unten ist. Also dann, wenn wir wirklich ein Problem haben, ja, dann fasten wir. Wenn es wirklich ein Problem gibt. Aber ich sage dir eins, wenn es wirklich ein Problem gibt, muss es trotzdem nicht dran sein zu fasten. Und gleichzeitig gilt, auch wenn es kein Problem gibt, kann es total dran sein zu fasten. Amen. Und wenn du geistlich sensibilisiert bist durch Fasten, dann merkst du es so richtig, aha, da geht's lang. Und das deshalb hat Gott es initiiert. Das wird dir immer klarer. Preis den Herrn. Wir werden auch hier in der Glory Life Schule nächsten Donnerstag werden wir uns ein bisschen Zeit nehmen, auch wo wir wirklich zusammen beten, auch hier in der Schule. Nächste Woche ist ja die letzte Fastenwoche, also werden wir auch hier in der Schule wirklich eine kräftige Zeit des Gebets haben, wo wir Dinge einfach im Geist freisetzen und Weichen stellen einfach. Aber bevor wir das nächste Woche zusammen tun, darfst du es natürlich trotzdem auch alleine schon tun, zu Hause. Also du darfst auch beten alleine. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja, fühl dich da nicht gehindert in irgendeiner Weise, sondern gib dich einfach Gott hin für dieses göttliche Fasten. Vielleicht noch ein paar Hinweise noch mal ganz zum Schluss, bevor wir dann einfach auch zusammen beten und wirklich auch die Freude Gottes am Fasten und einfach die göttliche Offenbarung. Weißt du, ich möchte einfach, auch wenn du jetzt vielleicht gerade nicht fastest, möchte ich trotzdem, dass du einfach eine Offenbarung bekommst, wirklich von Fasten. Es braucht eine Offenbarung. Ohne Offenbarung würde ich nicht fasten, weil sonst ist es nur anstrengend. Aber wenn dir klar wird, was tatsächlich dieses Fasten bewirkt, wenn du das, was du jetzt gehört hast durch das Wort Gottes, wenn dir das klar wird, dann sagst du, wow, Herr, wann darf ich? Amen. weil dann merkst du, wow, das ist eine geniale Sache. Halleluja. Ein paar praktische Hinweise möchte ich auch noch geben, damit die Stunde auch ein bisschen vollständig ist, zum Thema Fasten hier in dieser Schule, weil du kannst ja immer wieder drauf zurückgreifen, auch im Laufe der nächsten Monate und so weiter und so fort. Es gibt natürlich verschiedene Arten zu fasten, ja. Muss sie vom Heiligen Geist führen lassen, angefangen vom Totalfasten, das heißt nur trinken, ja, und zwar eigentlich im Wesentlichen nur Wasser. Trinken ist die radikalste Form von Fasten, ja, Totalfasten, nur Wasser. Dann gibt es Flüssigkeitsfasten, das heißt, ich esse nichts, aber ich nehme Flüssigkeit zu mir, sprich Suppen, Saft, Smoothie, was auch immer, was gerade noch so flüssig ist. Ja. Joghurt zählt nicht mehr dazu. Oder es gibt sogenanntes Wasser- und Brotfasten. Ja. Das ist nicht nur für Leute im Gefängnis, sondern das ist auch eine Möglichkeit, wo du einfach nur trinkst und Brot isst. Es sind verschiedene Stufen des Fastens. Aber angefangen vom Totalfasten, Flüssigkeitsfasten, Wasser- und Brotfasten bis hin zum Danielfasten. Das ist eigentlich die schwächste Form des Fastens, was wir gerade machen. Deswegen kann man es auch leichter, länger machen. Ja. Du kannst im Prinzip, manche Leute, die tun ja das ganze Jahr vegan essen, das halte ich nicht unbedingt für gesund, körperlich, aber im Prinzip kannst du es überleben. Ja. Ja, muss meistens Nahrungsergänzungsmittel dann halt irgendwie nehmen, aber im Prinzip ist deswegen, aus diesem Grund, ich wollte damit nur sagen, du kannst es im Prinzip endlos durchhalten, ja, vom Prinzip her. Deswegen ist es die schwächste Form des Fastens. Wenn du dich leiten lässt vom Heiligen Geist, welche Art von Fasten für dich dran ist und richtig ist, auch zeitlich und also vom Umfang her und dann eben auch von der Art des Fastens, sei immer auch weise. Gott hat nichts dagegen, dass du auf deinen Körper auch achtest. Ja, wenn du, ich sage zum Beispiel immer so, wenn du bestimmte Medikamente nimmst zum Beispiel, frag deinen Arzt, ob das sich mit Fasten verträgt. Insbesondere bei Psychopharmaka zum Beispiel ist es so eine Sache. Ja, da musst du genau gucken. Oder wenn du sonst irgendwelche Mangelerscheinungen tendenziell in deinem Körper hast, medizinisch gesehen, also ich Eisenmangel oder du einfach bestimmte Nährstoffe unbedingt brauchst, dann solltest du auf keinen Fall gesetzlich sein. Du solltest nicht sagen, okay, wenn jetzt alle, was weiß ich, total fasten, dann bin ich nicht dabei, wenn ich nicht auch total faste. Aber wenn du einen medizinischen Grund dafür hast, dann solltest du auch darauf Rücksicht nehmen. Es sei denn, Gott sagt dir wirklich so, aber dann würde ich schon sagen, dann solltest du das schon sehr übernatürlich sagen, dass du darauf keine Rücksicht nehmen sollst. Normalerweise solltest du darauf Rücksicht nehmen, auch darauf, wie natürlich deine Umstände sind, von der Arbeit her und so weiter. Das gilt jetzt insbesondere für Arten von Fasten, die auf einem höheren Level sind. Also nicht unbedingt Daniel-Fasten, das kannst du eigentlich immer. Aber selbst also bei bestimmten Medikamenten muss man trotzdem vielleicht auch schauen. Bei bestimmten Mangelerscheinungen muss man vielleicht auch schauen, dass man darauf achtet, zum Beispiel genug Eisen zu haben. Oder auch manche brauchen auch tatsächlich unbedingt auch Milch oder sowas. Da muss man einfach darauf achten. Und dann ist es auch eine angenehme Sache. Also wichtig ist dabei beim Fasten, du bist nicht gesetzlich. Im Sinne von, weil das hast du jetzt gehört, du kannst ja nichts verdienen, also kannst du auch nichts verlieren dadurch, wenn du an irgendeinem Punkt sagst, okay, da tue ich es jetzt für mich so einrichten. Ja. Verstehst du? Das will ich dir einfach sagen. Es muss immer sein in dieser Freiheit. Du solltest insgesamt einfach beim Fasten zum Schluss der Hinweis, du solltest immer Freude haben. Halleluja. Jesus hat ja schon gesagt, wenn ihr fastet, dann schaut nicht griesgrämig in die Landschaft, ja. Damit alles sehen. Das heißt, du solltest auch nicht griesgrämig sein, weil sonst musst du dich ja extrem zwingen, nicht griesgrämig zu schauen. Das heißt, es sollte nicht eine Sache für dich sein, die ständige Quälerei beinhaltet. Womit ich jetzt nicht sage, dass du nicht auch mal dein Fleisch überwinden musst. Das ist ganz klar, weil wenn du jetzt sagst, ja gut, jetzt habe ich aber so Lust, oh, jetzt bin ich ja nicht gesetzlich. Okay, dann kannst du irgendwann das Fasten beinahe lassen. Das ist klar, das hat natürlich auch irgendwann nicht mehr den Effekt. Das heißt, dein Fleisch zu überwinden, ist schon eine gute Sache, weil es geht ja um die Herrschaft. Es geht ja um die Herrschaft über deinen Körper und über deine Seele. Das heißt, eine gewisse Überwindung ist durchaus angebracht und ist auch richtig. Und Gott hat auch nicht verheißen, dass selbst wenn er dir seine Gnade zum Fasten gibt, heißt es nicht, dass du nicht vielleicht zwischendurch mal Momente hast, wo du sagst, oh, jetzt hätte ich aber doch gerne Lust oder so irgendwas. Das verspreche ich dir nicht, verstehst du? Aber was ich glaube, wenn wir Gott bitten, ist, dass er uns große Gnade gibt zum Fasten, sodass er uns tatsächlich all den unnötigen Hunger wegnimmt und unnötige Gelüste und so weiter, uns einfach so einfach wie möglich macht. Und wir werden trotzdem natürlich noch Gelegenheit haben zu überwinden und Autorität zu nehmen. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Also, wie viele von euch wollen eine Dosis Stärkung? Wir sind jetzt hier, wenn du von Anfang an dabei warst, jetzt beim Fasten, sind wir jetzt gerade so in der Mitte der Zeit. Also, wie von euch wollen gerne eine Dosis Stärkung aus der Herrlichkeit für diese Fastenzeit haben? Dann stehen wir einfach mal auf zusammen. Halleluja. Bitten wir einfach Gott um seinen Geist. Auch alle, die online zuschauen, wenn ihr mitfastet, einfach beim Glory Life Daniel Fasten mit dabei seid. Oder vielleicht jetzt noch mit einsteigt, vielleicht hast du heute Abend auch jetzt wirklich Offenbarung bekommen, vielleicht wusstest du noch gar nicht, dass wir fasten und heute Abend hast du es gehört und du kriegst Offenbarung und sagst, wow, da muss ich auch dabei sein, so schnell wie möglich und morgen kaufst du dein Gemüse ein und dann geht's los, Halleluja, dann segne ich dich jetzt in dem Namen Jesus. Und Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für diese Zeit, in der wir leben dürfen, Herr. Wir danken dir für diese Zeit, in der wirklich wichtige Weichen gestellt werden, Herr, in der unsichtbaren Welt. Geistliche Weichen gestellt werden, Herr, für die Zukunft, nicht nur unseres eigenen Lebens, Herr, sondern für die Zukunft von ganz Glory Life, wie auch für die Zukunft von unserem ganzen Land, Herr, und Nationen, wo immer wir vertreten sind, Herr. Wir danken dir, Vater, Herr, dass du wirklich Weichen stellst in dieser Zeit, Herr. In Jesu Namen, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du jedem Einzelnen von uns, der fastet, wirklich die Gnade gibst zum Fasten, Herr, die Freude gibst zum Fasten, diesen tiefen Glauben gibst auch, Herr, diese Glaubensbegeisterung gibst, jawohl, jetzt geht was, auch wenn mein Fleisch vielleicht manchmal schreit, aber ich weiß doch, es ist gut, da geht was, da passiert was, ich werde verändert, ich werde zubereitet, ich werde zugerüstet, mein innerer geistlicher Mensch kommt hervor, mein Geist gewinnt die Oberhand, ich gewinne Durchschlag, ich gewinne Klarheit, ich gewinne Kontinuität in meinem Leben im Geist und damit in der Herrlichkeit. Danke, Vater, dass du jedem Einzelnen von uns dabei immer wieder neu ermutigst, Herr, immer wieder neu stärkst, immer wieder neu kräftigst, Herr, und immer wieder neu mit deinem Geist füllst, Herr. Und Herr, lass diese Zeiten, lass sie wirklich begleitet sein, Herr, von gewaltigen Zeiten mit dir, Herr, persönlichen Zeiten mit dir, Herr, wo wir wirklich deine Nähe genießen dürfen, Herr, wo wir wirklich einfach tiefer kommen, Herr, in der Gemeinschaft mit dir, Herr, wo wir tiefer kommen, Herr, in der Beziehung zu dir, Herr, wo wir einfach deine Wege und damit dich tiefer kennenlernen, Herr. Lass es begleitet sein, Herr, von starken Zeiten mit dir. Heiliger Geist, komm und lager dich noch mächtiger, Herr, mit deiner Herrlichkeit, Herr, auf uns allen, alle, die hier sind, wie auch alle, die online zuschauen oder zuhören. In dem Namen Jesus, lagere dich mit einem größeren Gewicht der Herrlichkeit. Du hast verheißen, Anfang des Jahres, das Haus meiner Herrlichkeit werde ich herrlich machen, Herr. So mach jeden Einzelnen von uns herrlicher als je zuvor. In Jesu Namen, Herr. Durchdringe jeden Einzelnen von uns, mächtiger als je zuvor, mit deiner göttlichen Herrlichkeit. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, wir weihen uns dir ganz neu, auch jetzt zur Mitte dieser Fastenzeit, Herr. Wir weihen uns dir, Herr, für den Rest dieser Zeit, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass du uns begegnest, Herr. Und dass du uns einfach auf eine andere Ebene hebst, in unserem Wandel, Herr. Nicht in unserem Sein, denn da sind wir bereits angekommen, Herr. Aber in unserem Wandel, Herr. Herr, danke, Herr, dass du unsere Seele erneuerst, Herr. Unser Denken erneuerst, Herr. Ja, nicht nur unseren Körper entschlackst, sondern auch unsere Seele entschlackst. Von allen unnötigen Gedanken, von allen Sorgen, von allem Blödsinn, den unsere Seele manchmal denkt, wenn der Tag lang ist, Herr. Danke, dass du uns wirklich entschlackst, Herr. Halleluja. Ja, wir sagen, wir fasten nicht nur bestimmte Nahrungsmittel, sondern wir fasten auch unnötige Gedanken. Wie wär's damit? Seid ihr dabei? Wie von euch sind für ein göttliches Sorgenfasten? Oder ein göttliches Zweifelfasten. Halleluja. Ein göttliches negative Gedankenfasten. Preis den Herrn. Halleluja. Schau, du wirst so frei, ich sag's dir. Danke, Vater. Und dieses Fasten, das hörst du dann bitte nicht mehr auf, wenn die Zeit rum ist. Halleluja. Das hörst du nie wieder auf, weil du merkst, wow, da geht's mir viel besser. Danke, Vater. Danke, Vater, für diese göttliche Zeit des Fastens, Herr. Halleluja. So segne jeden Einzelnen von uns, Herr. Füll jeden Einzelnen von uns, Herr. Mit einer neuen Freude, Herr. Mit einer neuen Frische, Herr. Mit einer neuen Freiheit, Herr. Mit einer neuen Gewissheit, Herr, dass du mit uns bist, Herr. Dass deine Herrlichkeit mit uns ist, Herr. Dass dein Geist mit uns ist, Herr. Oh, dass du uns führst und leitest, Herr. Oh, füll uns, Heiliger Geist. Ha ha ha. Wow. Oh, lass die Freude an dir unsere Stärke sein, Herr. Oh, die Freude an dir, Herr. Die Freude an dir, Herr. Oh, Shikaramonda Labasialala. Lass uns so tief eintauchen wie nie zuvor in die Fluten deiner Freude und deines Geistes, Herr. Die Fluten deiner Herrlichkeit, Herr. Lass deine Wogen und deine Wasser über uns drüber gehen, Herr. Eieieiei. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du in dieser Zeit auch ganz besonders die Engel aktivierst, weil wir durch unseren Geist, der aktiver wird, die Engel aktivieren. Also wenn dein Geist aktiver wird, werden automatisch die Engel aktiviert. Die werden aktiver. Halleluja. Das ist eine super Zeit für die Engel jetzt gerade. Halleluja. Die freuen sich. Halleluja. Die Saison der Arbeitslosigkeit ist vorbei. Es gibt Neuanstellungen im Bereich der Engel. Es ist wie nach den Sommerferien. Da geht die Arbeitslosenquote wieder runter. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass die ganze unsichtbare Welt aktiviert wird, Herr, durch die Söhne der Herrlichkeit, die ihren Stand einnehmen, sich Gott hingeben, sich erheben und ihrem Geist die Vorfahrt geben, Herr. Danke, Vater. Danke, Herr. Danke, dass der Teufel zittert, Herr, und die Engel sich freuen, Herr, und der Vater im Himmel vor Freude auf seinem Thron auf und abspringt, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Das sehe ich gerade so im Geist. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Ah, preis den Herrn. Halleluja. Halleluja. Und zum Schluss noch etwas. Ich habe mal eine Predigt gehört von einem anderen Apostel und er hat gepredigt über die dreifache Schnur, eine dreifache wirksame Schnur, und sie besteht aus Gebet, Fasten und Geben. Gebet, Fasten und Geben sind drei Dinge der Hingabe an Gott, die Hand in Hand gehen. Und wenn du es in der Bibel studierst, stellst du tatsächlich fest, da ist wirklich was dran, weil Fasten unterstützt Gebet und Geben wiederum unterstützt die beiden. Weil wenn du siehst zum Beispiel bei Cornelius in Apostelgeschichte 10, sagt Gott zu ihm, dein Geben und dein Beten hat bewirkt, dass dieser Engel zu dir gesandt ist. Und dann hat er darauf, aufgrund des Geheißes des Engels, hat er Petrus holen lassen und so weiter. Du kennst die Geschichte, und so kam das Evangelium zu den Heiden. Das war die erste Heidenbekehrung, die es überhaupt gegeben hat im Neuen Testament. Und sie wurde initiiert durch einen Mann, der sich Gebet und mit dem Gebet sicherlich auch dem Fasten, das wird da zwar nicht speziell erwähnt, aber Fasten verstärkt Gebet, also Gebet, Fasten und Geben hingegeben hat. Das sind tatsächlich diese drei Dinge. Wenn du also dein Gebet und dein Fasten durch entsprechendes Saatgeben unterstützt, dann ist es wie eine dreifache Schnur. Die Bibel sagt ja, eine dreifache Schnur zerreißt nicht. Das heißt, es hat in der geistlichen Welt einfach enorme Auswirkungen. Es bringt deinen Geist zur Höchstform. Halleluja. Deine Seele geht runter, weil das ist ja auch, Geben ist ja auch nicht unbedingt etwas, was deine Seele von Natur aus immer mag. Ja, oder? Wie viele von euch sind von Natur so, dass sie immer gerne einfach alles weggeben und einfach gern geben und einfach, als du gehört hast, als du Christ wurdest, du hast gehört, wow, als Christ gibt man seinen Zehnten in die Gemeinde, da warst du sofort begeistert und dachtest, Halleluja, endlich sagt's mal einer. Ja, merkst du, ja, das ist, verstehst du, das widerspricht teilweise auch deinem natürlichen Menschen. Aber wenn du dich entscheidest, durch bewusstes Geben dein Fleisch unten zu halten und die Herrschaft über dein Fleisch einzunehmen, dann erlebst du die entsprechenden Auswirkungen. Gebet, Fasten und Geben. Wenn du in diesen drei Dingen aktiv bist, dann tust du eigentlich die wesentlichen Dinge, um deinen geistlichen Menschen permanent hervorzubringen und deine Seele permanent unten zu halten. Amen. Ja, ist tatsächlich so. Weißt du, selbst wenn du einen Dauerauftrag für deinen Zehnten eingerichtet hast, was immer empfehlenswert ist, weil dann musst du nicht jeden Monat neu dein Fleisch überwinden. Ne? So, ja, es ist ja viel einfacher. Weißt du, wenn du es einmal eingerichtet hast, dann läuft er, läuft er, läuft er. Trotzdem kann es immer mal sein, im Laufe irgendwie der Monate irgendwann kommt trotzdem der Gedanke, oh ja, stimmt, da gehen jeden, da siehst du dein Konto aus, denkst du, oh, jeden Monat geht so viel da weg von meinem Konto. Und dann kommt der Gedanke plötzlich, oh, und dein Fleisch spricht, ja. Und dann lernst du es, dein Fleisch in Unterordnung zu bringen, und dein Geist wird stark. Und der Geist freut sich und gewinnt die Oberhand und kommt hervor. Amen. Halleluja.